rijkjes wien. A hond al brunst in een pees al paak, rotsen kruin am donna kanu, a tobel kakt am Stefansturm, im dreckigen Wien. A Gürtel hue im Stoßverkehr, kecht und hust und schlatzt den Schleim, aus dem Puff in Auspuff gewohm, im dreckigen Wien. A Psofner späbt aufs Trottoir, rutscht drauf aus und es prackt ihm hi. Das Gespäblert spritzt bis ins Mezzanin, im dreckigen Wien. A alte Frau im Gemeindebau stirbt allein und kein fällt's auf, so der fällt's und der Luch deckt's zu, im dreckigen Wien. Vom Flözersteig bis zur Spittelau färbt der Rauch in Himmelgrau und der Ruß fällt wie schwarzer Schnee aufs dreckige Wien.